Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Vor rund einem Jahr, am 1. Oktober 2019, starb der tschechische Sänger Karel Gott. Der gebürtige Pilsener wurde 80 Jahre alt. Gott begann seine Karriere 1958 als Sänger in Prager Tanzcafés. Er studierte Gesang am Prager Konservatorium, anschließend blieb er in der Unterhaltungs- und Schlagerbranche. Als goldene Stimme aus Prag trat er in Ost wie West in populären Fernsehshows auf, bei Rudi Carrell sowie im Kessel Buntes. Eines seiner bekanntesten Lieder ist der Titelsong der Zeichentrickserie »Die Biene Maya«. Karel Gotts Diskografie umfasst mehr als 100 Schallplatten, rund die Hälfte davon preisgekrönt. Am 8. Mai 1978 lud der Deutschlandfunk Karel Gott ein, die Sendung Klassik, Pop etc. zu moderieren. Viel Spaß mit einem Musiker, der die tschechische und deutsche Schlagerwelt im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts mitgeprägt hat. Vom Deutschlandfunk hören Sie Klassik, Pop etc. Eine Notenauslese von und mit Karel Gott. Was Sie über unseren Studiogast wissen sollten. Er wurde am 14. Juli 1939 in Pilsen geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Elektriker, machte aber nebenher schon Musik. Bei einem Amateurwettbewerb war er so erfolgreich, dass er das Angebot bekam, mit einer bekannten Prager Jazzband aufzutreten. 1958 geht er zum Konservatorium, um seine Stimme klassisch schulen zu lassen. Und schon bald darauf bekommt er das sensationelle Angebot, im berühmten Semaphore-Theater aufzutreten. 1963 macht er seine erste Schallplatte in der GSSR. Und 1964 gründet er mit den Brüdern Jerzy und Ladislav Steidl das Apollo-Theater. Nach einem Engagement in Las Vegas kehrt er nach Europa zurück und 1968 ist die goldene Stimme aus Prag auch in Deutschland ein Begriff geworden. Kann ich schöner sein, doch werde ich so, wie ich erst einmal kenn. Er merkt, wenn dich der Teufel reitet, bist du erst in deinem Element. Du gehst mit anderen Freunden aus und rufst um vier bei mir zu Hause an. Du weißt, dass ich vor Eifersucht den Rest der Nacht nicht weiter schlafen kann. Wie der Teufel es will, ich bin so verliebt, Maria Magdalena. Ich hab niemals geglaubt, dass es sowas gibt, Maria Magdalena. Wie der Teufel es will, du bist ganz mein Typ, Maria Magdalena. Alles an dir, einfach alles an dir, passt so gut zu mir. Die du hast, die hat ansonsten nur ein wirklich großer Star. Was du von mir am Abend willst, ist morgens noch ganz unberechenbar. Und weil du so ganz anders bist als alle anderen Mädchen auf der Welt, hab ich mich notgedrungen mittlerweile auf den Zufall eingestellt. Wie der Teufel es will, ich bin so verliebt, Maria Magdalena. Ich hab niemals geglaubt, dass es sowas gibt, Maria Magdalena. Wie der Teufel es will, du bist ganz mein Typ, Maria Magdalena. Alles an dir, einfach alles Spaß an dir, pass so gut zu mir. So gut zu mir, alles an dir, einfach alles an dir, passt so gut zu mir. Wie der Teufel es gewollt hat, sitze ich jetzt hier in einem Studio alleine und muss moderieren. Etwas, was ich noch nie getan habe. Am liebsten würde ich es natürlich in Tschechisch machen, aber ich fürchte, Sie würden mich dann schwer verstehen. So müssen Sie mit meinem nicht ganz perfekten Deutsch vorlieb nehmen. Aber eins möchte ich doch tschechisch sagen. Dobrý den, jsem rád, že můžu u vás být jako host. Das bedeutet guten Tag, ich freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich möchte aber jetzt versuchen, Sie doch in meine musikalische Welt einzuführen. Machen Sie sich bequem? Haben Sie schon Ihren Nachmittagskaffee fertig? Haben Sie auch Zeit und Lust, sich bei Musik entspannen? Natürlich bei meiner Musik. Sie müssen sich, meine Damen und Herren, vorstellen, ich mache den ganzen Tag lang irgendwo in Studio Aufnahme. Und was das Schlimmste, was dazu kommt, ich muss mich dann hören. Und stellen Sie sich vor, immer diese hohe Stimme, den Tenor. Dann kein Wunder, wenn ich nach Hause komme, dass ich mal etwas ganz anderes hören möchte. Andere Stimme, ein bisschen tiefere Stimme, vielleicht kratzige Stimme, wie zum Beispiel Louis Armstrong oder Joe Cocker. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell you, don't it say it no more. Someone to love. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them. With a little help from my friends. Ein bisschen Hilfe von seinen Freunden braucht man immer. Zu meinen Freunden, vielleicht wissen Sie das nicht, gehören sehr viele Jazzmusiker. Meine ersten Auftritte in Prag vor dem Publikum waren eigentlich in Jazzclubs. Und damals haben mir die Jazzmusiker, meine Freunde, sehr viel geholfen bei meinen ersten Auftritten. Und weil sie fast alle eine klassische Ausbildung im Konservatorium hatten, haben mir auch empfohlen, in die Konservatorium zu gehen. Damals aber hat sich die Stimme ein bisschen verändert. Und außerdem habe ich festgestellt, dass vom Jazz kann man schwer leben. Also Jazz bleibt trotzdem bis heute aber nur mein Hobby. Ich habe für Sie eine Aufnahme von Modern Jazz Quartet ausgesucht, aus der LP Blues on Bach. Denn viele Jazzmusiker beziehen ihre Anregungen aus dem klassischen Bereich und da besonders von Bach. Thank you. möchte noch ein bisschen bei der Barockmusik bleiben, aber jetzt in klassischer Fassung. Wissen Sie, ich bin begeistert, wie die italienischen Barockkomponisten für ihre Tenöre fantastisch geschrieben haben. Damals hat man von dem Tenor Leichtigkeit verlangt, was man heute in der Oper leider selten hört. Aber das ist Geschmacksfrage. Ein Musterbeispiel von einem leichten Belcanto ist der Sänger Luciano Pavarotti, den ich leider nur von der Schallplatte kenne. Aber wenn ich eine Ankündigung eines Konzertes sehe, gehe ich dafür meilenweit. Und jetzt hören Sie Luciano Pavarotti in Bononcinis Per la Gloria d'Adorarvi. Oh, Wir haben heute viel von Barockmusik gesprochen. Vielleicht werden Sie jetzt fragen, warum gerade Barock? Weil wir heute zu schnell leben. Der Tag ist voll von Hektik, chemischem Essen und auch innere Unruhe. Und da braucht man einen Gegengewicht. Und das ist für mich die Barockmusik. Viel Trubel ist auch immer bei internationalen Festivals. Und da erinnere ich mich gerne an eine Begegnung, die rund 15 Jahre zurückliegt. Damals habe ich an dem Sopot-Festival teilgenommen und wurde einem Kollegen vorgestellt, dem Schlagersänger René Kollo. Dann habe ich lange von ihm nichts gehört. Dann plötzlich habe ich gelesen auf einem Wagner-Festival in Bayreuth, ein Riesenerfolg, große Entdeckung, Sensation, der Tenor, Operntenor René Kollo. Thank you. Das war übrigens mein Kollege René Kollo. Was liebe ich noch? Zum Beispiel meine neueste Platte. Mit jeder Produktion ist für mich eine Phase abgeschlossen. Ich erinnere mich zwar gerne an meine alte Erfolge, wie zum Beispiel Chivago-Melodie, Einmal um die ganze Welt, Lady Karneval, Was damals war, Die schönsten Jahre, Die Moldau, Es wird schon weitergehen. Aber jedes Mal denke ich, heute würde ich das ganz anders machen. Und daher stelle ich Ihnen jetzt mit etwas Herzklopfen einen Titel meiner neuesten Langspielplatte vor, bei dem ich hoffe, wieder eine neue Farbe zu präsentieren. Denn ich liebe nun mal die Abwechslung. Ich singe jetzt für Sie Mujer und ich heiße Karel Gott und bitte vergessen Sie nicht meinen Namen. Das Lied ist fremd, der Tanz bekennt, was in dir brennt. Bella Mujer heißt eine Frau, macht heut ihr Spiel. Ihr liebstes Spiel, das sie beherrscht, sie reizt und blüfft. Und Herz ist Trumpf, der Bube sticht, die Dame passt. Ob der Einsatz etwas bringt, vielleicht spielst du falsch, hast den Joker längst gedrückt und die Karten sind gezinkt. Was ist wahr? Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, warum ich keine Musik aus meiner Heimat vorgestellt habe, wie zum Beispiel Janáček, Dvořák, Smetana, Fibich. Ich will es Ihnen erklären. Die Zeit bei Klassik, Pop etc. reicht einfach dazu nicht aus. Und außerdem möchte ich mich nicht nur als Nostalgiker vorstellen, sondern ich möchte Sie auch mit dem Pop-Fan Karel Gott bekannt machen. Eine der Pop-Artisten, die ich am meisten bewundere, ist das Electric Light Orchestra, die ich sehr kreativ finde und deren Ideen, Reichtum und fantastische Arrangements mich immer wieder begeistern. Und immer frage ich mich, warum kann mir nicht auch mal so etwas einfallen? Here we go with Electric Light Orchestra and Telephone Line. aber es gibt auch viele Sänger, deren Stimme ich wegen ihrer besonders typischen Klangfarbe gerne höre. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hören und urteilen Sie selbst. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You'll come back and you'll look around you. One day in your life, you'll remember the love you found here. You you're always waiting for the love we used to share. Just call my name and I'll be here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. Something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss and say you. Hoffentlich hat Ihnen meine musikalische Reise gefallen und jetzt wünsche ich Ihnen und mir gute Reise. Tschüss, sagt Ihr Karel Gott, oder wie man bei uns sagt, Ahoi. Komm, küss mich zum Abschied noch einmal und dann Reise. Wenn du sicher bist, dass es reicht, dann lieb wohl gute Reise. Wir haben gelacht und wir haben die Zeit auf die herrlichste Weise vertrackt. Drum weine jetzt nicht, ich halte dich nicht. Gute Reise. Die Liebe ist schön, überall auf der Welt. Den Richtigen, der dir gefällt. Gute Reise. Gute Reise. schade. Der Morgen ist frisch und der Tag ist noch jung. Gute Reise. Es geht wieder weiter, du steigst nur mal um. Gute Reise. Vielleicht wartet schon auf der nächsten Station wieder Gasabend. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten eine Wiederholung von Klassik, Pop etc. Erstsendung im Deutschlandfunk am 8. Mai 1978. Am Mikrofon war der am 1. Oktober vergangenen Jahres verstorbene tschechische Sänger Karel Gott. Am kommenden Samstag ist Feiertag. Auf die Archive müssen Sie dann verzichten. In 14 Tagen, am 10.10., hören Sie den vierten Teil unserer Reihe über John Lennon. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.